Der Herr ist gut und gnädig und er ist größer als alle Not dieser Welt. Als ich vorige Woche war ich dort eben wieder und ich habe die ganze Woche damit verbracht, um von früh bis spät abends, ich wollte wirklich sehen, wo die Leute wirklich leben. Und von früh bis spät abends war ich bei den Ärmsten der Ärmsten. Als ich den ersten Abend so gegen 11 Uhr zurück nach dorthin kam, wo ich schlief, ich ging ins Bett und ich konnte nicht einschlafen. Ich habe geheult und geheult und geheult und geheult. Ich habe zu meiner Frau eine SMS geschickt und ich habe gesagt, ich würde am liebsten alles verkaufen, was ich habe, hier oben mich in ein Dorf hin zurückziehen und nur für die armen Kinder einmal am Tag was zum Essen kochen. Das wäre eine schöne Lebensaufgabe. Aber wir müssen das tun, was wir tun und dem Herrn vertrauen, dass der Herr dort etwas wirkt. Öffnet eure Bibel bitte, 2. Korinther Kapitel 8. 2. Korinther Kapitel 8. Wir lesen vom 1. bis 12. Vers. Wir sind so dankbar, dass wir hier sein dürfen, Debbie und ich, und auch mit unseren Freunden aus Brasilien. Ihr seid wirklich ein Geschenk Gottes für uns. Das seid ihr euch vielleicht gar nicht so sehr bewusst. Aber wir sind wirklich überzeugt, dass, ich sehe mich hier nicht als Gastsprecher. Ich sehe mich als Teil eurer Familie. Und wir sind Gott so dankbar, dass Gott uns zusammengeführt hat, unsere Herzen verbunden hat. Das ist wirklich, wirklich ein Geschenk Gottes. Wo ist denn jetzt der Hartmut hin verschwunden? Der versteckt sich vor mir. Warum tust du das? Ich glaube, dass der Herr mir etwas für dich geben wird. Es ist noch nicht ganz angekommen, aber es ist unterwegs, so spüre ich das. Also versteck dich nicht zu sehr. 2. Korinther 8, ich lese von Vers 1 weg. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin eine Meinung ab. Denn das ist euch nützlich, dass ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat und nicht nach dem, was sie nicht hat. Ich möchte heute Abend darüber sprechen, in der Gnade Gottes zu leben. Das Wort Gnade, so habe ich herausgefunden, ist von vielen Christen missverstanden worden. Viele Christen verstehen nicht wirklich, was die biblische Definition und die biblische Lehre über Gnade ist. Gnade ist ein Wort, das hier jeder Christ kennt. Wenn wir errettet sind, dann wissen wir ja, wir sind aus Gnaden allein errettet. Aber Gnade ist viel mehr als viele Menschen es verstehen, wenn wir Gnade wirklich verstehen, im Herzen verstehen und auch aus Gnade leben, dann werden wir ein Leben leben, das sich unterscheidet von jedem anderen normalen Leben. Anders geht es gar nicht. Und ich werde euch das vom Wort Gottes her ganz, ganz klar zeigen. Gott möchte, dass wir wirklich lernen, 100% aus der Gnade zu leben. Nicht nur aus der Gnade errettet oder durch Gnade errettet zu sein. Unsere Errettung ist aus Gnaden, ja. Aber Gott will nicht nur, dass wir aus Gnaden errettet sind. Gott will, dass jeder Christ auch tagtäglich, jeden Augenblick seines Lebens aus der Gnade Gottes lebt. Und das Problem ist genau hier, dass wenn wir nicht wirklich verstehen, was Gnade ist, dann werden wir auch nicht aus der Gnade leben können. Ich war vor kurzem in Amerika, im Oktober, und da fuhr ich zum Gottesdienst mit einem befreundeten Mann, einem Bruder aus der Gemeinde. Und als wir hinfuhren zum Gottesdienst, da sagte er zu mir: Reinhard, ich habe was Tolles erlebt letzte Woche. Und ich sagte: ja, was hast du denn erlebt? Ja, ich fuhr mit dem Auto hin zum Gottesdienst und übersah die Geschwindigkeitsbeschränkung. Und als ich die Geschwindigkeitsbeschränkung übersah, da war mir plötzlich bewusst, dass ich etwas zu schnell unterwegs war. Und als ich das dann gesehen habe, da war schon die Polizei hinter mir. Und in Amerika ist das relativ streng, wenn du zu schnell fährst, da geht's gleich einmal vor Gericht und kriegst gleich einmal Punkte auf den Führerschein und kostet gleich einmal ein paar hundert Dollar. Und er sagte zu mir, und ich betete, als mich der Polizist anhielt, da betete ich im Auto: Herr, bitte schenk mir jetzt Gnade. Und dann sagte er mir: weißt du, und der Herr hat mein Gebet beantwortet. Als der Polizist zum Auto kam und die Papiere verlangte, sagte er: sind Sie sich bewusst, dass Sie viel zu schnell gefahren sind? Und er hat mir gesagt, und ich sagte ihm: ja, das tut mir leid. Ich weiß, ich bin zu schnell gefahren. Ich habe das übersehen. Ich habe mit meiner Bekannten geredet. Mir war gar nicht bewusst, wie viel zu schnell ich unterwegs war. Das tut mir wirklich sehr aufrichtig leid. Der Polizist sagte dann: okay, lassen wir es gut sein. Und ich bezahlte keine Strafe. Und der Mann sagte: Reinhard, der Herr hat mein Gebet beantwortet. Und ich sagte zu ihm: nein, der Herr hat dein Gebet nicht beantwortet. Und er sagte: doch, Gott hat mein Gebet beantwortet. Ich habe gebeten, Gott schenkt mir Gnade, und Gott hat mir Gnade geschenkt. Ich habe keine Strafe bezahlt. Ich sagte: das ist nicht Gnade. Das ist nicht Gnade. Doch, nein. Und ich werde euch etwas erklären. Gnade ist nicht, dass du das, was du verdient hast, nicht bekommst. Das ist Barmherzigkeit. Gott in seiner Barmherzigkeit gibt uns das nicht, was wir verdienen. Wir verdienen uns das Gericht Gottes. Sind wir uns einig, oder? Wir haben alle gesündigt, also verdienen wir uns das Gericht Gottes. Dass wir nicht unter dem Gericht Gottes sind, ist nicht Gnade. Die biblische Definition von Gnade ist etwas anderes. Das ist Barmherzigkeit. Gott in seiner Barmherzigkeit gibt uns nicht das, was wir uns eigentlich verdienen. Und jetzt definiere ich euch Gnade. Gott in seiner Gnade gibt uns etwas, was wir uns nicht verdienen. Gnade ist ein Geschenk, ist nicht einfach das Fernhalten und Wegnehmen der Konsequenzen unserer Fehlverhalten. Gnade ist nicht einfach das Fernhalten der Strafe und das Abwenden der Strafe. Das ist Barmherzigkeit. Ich habe zu diesem Freund gesagt: weißt du, was Gnade gewesen wäre? Wenn der Polizist gesagt hätte: okay, Sie brauchen keine Strafe bezahlen, lassen wir es mal sein und warten Sie mal. Hier, ich habe noch 1000 Dollar für Sie. Einfach als Geschenk, weil ich Sie einfach nur beschenken möchte. 1000 Dollar, schönen Tag, auf Wiedersehen. Das wäre Gnade gewesen. Gnade ist nicht die Abwesenheit der Strafe. Gnade ist ein göttliches Geschenk. Es ist definiert im Griechischen als eine übernatürliche Befähigung von etwas, was wir ohne diese Gnade nicht können. Gnade ist die Befähigung Gottes, ein Leben im Sieg zu leben. Wenn wir wirklich Gnade studieren, dann werden wir solche Ausdrücke finden wie im Römer Kapitel 6. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns, weil wir in der Gnade sind und nicht unter dem Gesetz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Gnade befähigt mich, ein Leben zu leben, wo die Sünde in meinem Leben nicht mehr Herrschaft haben kann. Gnade ist die übernatürliche Befähigung Gottes, ein Leben im Sieg zu leben. Gnade ist die übernatürliche Befähigung Gottes, Dinge zu tun, die ich absolut nicht tun kann ohne Gnade. Aber das Problem ist, dass wir uns entscheiden müssen. Und hier liegt, wie man bei uns auf Österreich so schön sagt, hier liegt der Hund begraben. Sagt man das bei euch auch? Oh gut, na schön. Hier liegt der Hund begraben. Der Hund liegt begraben genau da, dass du und ich, wir müssen uns jeden Tag entscheiden. Nicht nur jeden Tag, wir müssen uns mehrmals, kontinuierlich, täglich entscheiden. Lebe ich aus meiner Kraft oder lebe ich aus Gnade? Beides geht nicht. Beides geht nicht, unmöglich. In dem Augenblick, wo du aus deiner Fähigkeit lebst, lebst du nicht aus Gottes Fähigkeit. Die Gnade ist Gottes Fähigkeit, dir in deinem Leben, in absolut jeder Situation deines Lebens, einen übernatürlichen Sieg zu verschaffen. Das ist Gnade. Aber wie oft stehen wir in unserem Leben vor Situationen, vor Dingen, vor Schwierigkeiten, vor Prüfungen und wir sehen diese Dinge an, wir packen sie an und dann denken wir, okay, das schaffe ich schon. Und dann packen wir es an, wir nehmen unsere Weisheit, unsere Energie, unsere Kraft, unsere Erfahrung und dann meistern wir so unser Leben. Aber das ist völlig falsch. Wenn wir unser Leben so leben, dann können wir es nicht aus der Gnade leben. Wir müssen uns immer entscheiden, lebe ich aus meiner Fähigkeit oder lebe ich aus seiner Fähigkeit. Seine Fähigkeit in meinem Leben, das ist die Definition von Gnade. Und wenn wir lernen, aus Gnade zu leben, dann geschieht Folgendes. Dann verschwindet jede Einschränkung aus deinem Leben. Lass mich das noch einmal sagen. Wenn wir lernen, aus Gnade zu leben, dann gibt es für dein Leben keine Einschränkungen mehr. Warum? Ist Gott eingeschränkt? Gibt es irgendetwas, was Gott einschränken kann? Gibt es irgendeine Macht des Universums, die Gott in den Weg stehen kann? Gibt es irgendeine dämonische Macht, die Gott Einhalt gebieten kann? Gibt es irgendetwas im Universum, das sagen kann, Gott, ich biete dir Parole? Das gibt es nicht. Nachdem Gottes Fähigkeit unendlich ist und Gnade es ist, dass Gottes Fähigkeit zu meiner Fähigkeit wird, gibt es keine Einschränkungen mehr in meinem Leben, solange ich aus der Gnade Gottes lebe. Aber unser Problem ist, dass wir eben gewohnt sind und gelernt haben, stark sein zu müssen. Ich habe soeben das Manuskript für mein Buch fertig geschrieben, erst vor 2 Wochen. Und ich habe das Buch geschrieben darüber, wie man im Leben als Christ siegreich über die Sünde leben kann. Und darin schrieb ich Folgendes. Du kannst in deinem Leben keinen Sieg über die Sünde erlangen, solange du versuchst, den Sieg über die Sünde in deinem Leben zu erlangen. Hört sich gut an, ha? Ich sehe jetzt, wie einige von euch grübeln. Ich sehe jetzt, wie die Räder im Gehirn sich so richtig drehen. Was sagt der da? Ich sag's euch noch einmal. Du kannst in deinem Leben den Sieg über die Sünde niemals erlangen, solange du versuchst, in deinem Leben den Sieg über die Sünde zu erlangen. Das geht nicht. Die einzige Möglichkeit, wie du siegreich über die Sünde in deinem Leben kannst, ist, dass du im Glauben an die Gnade und an das vollendete Werk des Kreuzes Jesu Christi dein Leben lebst. Am Kreuz wurde unsere sündige Natur zerstört, vernichtet und mitgekreuzigt mit Christus. Und wenn ich im Glauben an diese Realität lebe, dann hat die Sünde keine Macht in meinem Leben. Absolut keine Macht. Das Problem ist, dass wir oft versuchen, und ich war ja auch in diesem religiösen Fahrwasser drin. Ich mag die Religiosität wirklich gar nicht. Also die stoßt mir wirklich sauer auf. Weil die Religiosität, weißt du, die haltet uns weg von der Einfachheit des Kreuzes Christi. Das Christentum ist im Grunde genommen so einfach. Ich bin hilflos verloren. Jesus liebt mich unendlich. Er rettet mich und gibt mir den Sieg in jedem Bereich meines Lebens. Jetzt brauche ich nur ihn lieben, alle anderen Menschen lieben und glücklich mein Leben zu leben. So einfach ist das Christenleben. Wir machen es so kompliziert. Im Grunde genommen ist es ganz simpel. Und wenn wir nicht aufhören, versuchen, den Sieg über die Sünde zu erlangen, werden wir nie erlangen. Weißt du warum? Weil solange ich versuche, Sieg zu erlangen, lebe ich in meiner Kraft und meine Kraft kann den Sieg über die Sünde nicht erlangen. Wenn meine Kraft den Sieg über die Sünde erlangen könnte, dann hätte Jesus nicht sterben brauchen. Gnade heißt es, Jesus, ich werde gar nicht versuchen, die Sünde zu besiegen. Ich werde einfach im Glauben deine übernatürliche Fähigkeit annehmen und mit deiner übernatürlichen Fähigkeit blicke ich der Sünde ins Angesicht und sage, du hast keine Chance in meinem Leben. Es gab überhaupt keine Chance, dass du in meinem Leben regierst. Wenn wir diese simple Wahrheit ergreifen können, dass wir neue Kreaturen in Jesus Christus sind und dass Gott die übernatürliche Fähigkeit in uns hineingelegt hat, über jede Sünde zu herrschen. Wenn wir diese Wahrheit im Herzen ergreifen können und wenn wir aus dieser Gnade leben können, dann hat die Sünde in unserem Leben absolut keine Macht. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korinther 8 über diese besondere Gnade. Schau, im Vers 1 sagt er Folgendes. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. So, der Apostel Paulus schreibt hier an die Korinther. Ich möchte euch einmal sagen, liebe Geschwister zu Korinth. Ich möchte euch erzählen von dieser Gnade, der Gnade Gottes, die den Gemeinden gegeben wurde in Mazedonien. Ja, Paulus, dann erzähl uns von dieser Gnade. Beschreib diese Gnade. Was ist diese Gnade? Tu sie uns doch kund, Paulus. Paulus sagt, ich tu sie euch kund. Schau mal in Vers 2. Schau mal, wie sich diese Gnade auswirkt. Dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude, ich lese es euch hier von der Luther vor, weil ich habe die Elberfelder, damit wir da nicht das etwas anderes lesen. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm waren, haben sie doch reichlich gegeben in ihrer Einfalt. Wie geht denn das? Wie kannst du viel geben, wenn du arm bist? Wir glauben immer nur, die Reichen geben viel. Nein, weißt du, wer am meisten gibt? Der aus der Gnade lebt. Der aus der Gnade lebt. Die haben reichlich gegeben, obwohl sie arm waren. Aber schau mal den Ausdruck dieser Gnade an. Ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Weißt du, Gnade ist sehr praktisch. Gnade ist nichts Abstraktes. Gnade ist nicht etwas, oh, das ist so abstrakt und ein wunderbares Wort. Nein, Gnade ist die göttliche Befähigung, dass du in der Bedrängnis eine überschwängliche Freude haben kannst. Das ist Gnade. Gnade ist, es geht dir so richtig dreckig und aus dir heraus sprudelt eine Freude, dass du dir denkst, was ist denn jetzt mit mir los? Wie kann ich so freudig sein, wenn es mir so hundseländiglich geht? Das ist wirkliche Gnade. Paulus sagt, sie waren so überschwänglich freudig. Weißt du, das ist eigentlich ein sehr starkes Wort. Überschwänglich freudig, das ist nicht so, ich freue mich so sehr, dass Jesus für mich gestorben ist, aber es geht mir schon sehr schlecht. Heute ist eigentlich alles schiefgegangen, aber ich habe die Freude Gottes tief in meinem Herzen. Nein, das ist keine überschwängliche Freude. Ich weiß nicht, was es ist, aber Freude ist es keine. Weißt du, was überschwängliche Freude ist? Überschwängliche Freude ist das, was ich empfinde, wenn ich in Liechtenstein ankomme, aus dem Auto aussteige und den Gerd und die Christina drücke. Dann würde ich ihm am liebsten zerquetschen, aber der ist größer und stärker als ich, das kann ich nicht. Der hat ein Glück. Weil wenn ich größer und stärker wäre als er, würde ich ihn zerquetschen. Obwohl ich müde. Das ist Barmherzigkeit. Obwohl ich müde ankomme, weißt du, da in einem drinnen, da wallt etwas hoch. Kennt ihr diese überschwängliche Freude? Es geschieht dir etwas und tief aus dir heraus kommt diese, oh, so unbeschreiblich, richtig überschwänglich, sprudelt heraus aus dir. Vor nicht so langer Zeit gingen wir sehr spät liegen, was bei uns ja oft der Fall ist. Gingen wir nach 1 Uhr in der Früh ins Bett, meine Frau und ich. Nächsten Tag mussten wir zum Flughafen, weil wir wohin geflogen sind, predigen. Wir mussten um 4 Uhr in der Früh auf. Also um 1 gingen wir ins Bett, um 4 ging der Wecker, wir mussten auf. Ich stand auf aus dem Bett um 4 Uhr in der Früh. Oh Jesus, du bist so wunderbar. Packen wir zusammen, gehen wir zum Flughafen. Und meine Frau sagt, es ist einfach furchtbar, um 4 Uhr in der Früh mit 3 Stunden Schlaf jemand so glücklich zu erleben. Sie sagte das natürlich zum Spaß. Aber wisst ihr warum? Nicht, weil ich vom Temperament her eine glückliche Person bin. Nein, als ich 12 Jahre alt war, hatte ich bereits 3 Suizidversuche hinter mir. Mir wurde gesagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich wurde jahrelang sexuell missbraucht. Leute haben gesagt, für dich gibt es keine Hoffnung. Aber ich sage euch heute etwas. Und das ist, hat nichts mit mir zu tun, sondern einfach das Rühmen der Gnade Gottes. Alles, was du heute siehst, alles, was du heute an mir erlebst, hat nichts zu tun mit meiner Disziplin, hat nichts zu tun mit meiner harten Arbeit, hat nichts zu tun, dass ich mich angestrengt habe, ein besserer Rainer zu werden, hat damit zu tun, dass ich einmal verstanden habe, was Gnade wirklich ist. Gnade ist diese überschwängliche Freude, die tief in meinem Herzen ist, trotz großer Bedrängnis. Auch wenn die Umstände völlig widersprüchlich sind, gibt es eine übernatürliche Befähigung Gottes, die gegen allen Umständen zum Trotz in mir einen Sieg hervorbringen, den ich niemals alleine hervorbringen hätte können. Das ist Gnade. Die Definition von Gnade ist auf keinen Fall das Abwenden einer Strafe. Die Definition der Gnade ist eine übernatürliche Befähigung, ein Leben zu leben, das du nicht aus deiner eigenen Kraft leben könntest. Hier schreibt der Apostel Paulus weiter über diese überschwängliche Gnade. Er sagt, dass diese Gnade, er beschreibt sie so wunderbar und so klar. Er sagt nämlich nicht nur, dass sie überschwänglich freudig waren, sondern er sagt, dass sie trotz ihrer Armut reichlich gegeben haben. Wie kannst du viel geben, wenn du nicht viel hast? Ich sage euch das Geheimnis. Meine Frau und ich leben unser Leben recht interessant. Manche unserer Freunde denken, wir spinnen ein bisschen. Die haben sich nicht unrecht, nach ihrem Verständnis. Nach unserem nicht. Wir haben uns einfach entschieden, unser Leben komplett, völlig und radikal nur für Jesus zu leben. Als meine Frau mir sagte, mit 57 Jahren, nachdem wir da oben waren im Nordosten und ich war in einem Pastorentreffen, und da schickte sie mir ein SMS und sagte, wenn du nach Hause kommst, müssen wir reden. Wie viele von euch sind denn verheiratet? Habt ihr auch schon mal SMS bekommen von eurer Frau? Wenn du nach Hause kommst, dann müssen wir reden. Oh, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Was habe ich vergessen? Ich habe mich so bemüht, heute gut und brav zu sein. Wo ist was schiefgelaufen? Und dann kam ich endlich nach Hause und meine Frau sagte, und ich sagte zu ihr, reden wir. Sie sagt, na setz dich mal hin. Ich sehe, ihr kennt das auch, ich bin nicht der Einzige. Setz dich mal hin. Ich dachte mir, du liebe Zeit, jetzt muss ich mich hinsetzen, auch noch. Was ist denn jetzt los? Dann setzte ich mich hin und dann sagte ich, Liebling, sprich. Und sie sagte, ich will ein kleines Mädchen adoptieren. Und ich sagte, was willst du? Ich will ein kleines Mädchen von der Straße adoptieren, ein Straßenkind. Ich sagte, ist dir bewusst, dass du 57 Jahre alt bist? Und wenn du ein Baby adoptierst, wenn das Baby 13 ist, bist du 70. Ist dir das bewusst? Ja, aber ich will trotzdem ein kleines Mädchen adoptieren. Und dann habe ich gesagt, dann adoptierst halt ein kleines Mädchen. Aber vergiss halt nicht, du willst es adoptieren. Nicht ich. Denk dran. Wenn das kleine Mädchen pubertiert, vergiss nicht, dass du es adoptieren wolltest und nicht ich. Das müssen wir mal festhalten. Obwohl inzwischen freue ich mich sehr. Sie arbeitet hart daran, die Sprache zu lernen. Das ist das Hindernis inzwischen, weil man muss ja mit einem Kind kommunizieren können, um das Kind auch erziehen zu können. Aber sie hat vor kurzem gesagt, eigentlich, ich kann das Kind schon adoptieren, weil ich kann schon sagen, nein, das darfst du nicht, ja, das darfst du, nein, das darfst du nicht, ja, das darfst du, ich liebe dich, nein, das darfst du nicht, ja, das darfst du. Aber ein bisschen lernt sich noch und dann werden wir dieses anpacken. Aber weißt du, jetzt werde ich dir etwas sagen. Wir leben unser Leben ganz einfach und ganz simpel. Wir folgen Jesus nach, wir lieben Jesus mehr als alles andere und wir haben uns voll zu Folgendem entschieden. Das machen wir eigentlich, seitdem wir verheiratet sind, 28 Jahre. Da tun wir Folgendes. Am Beginn des Jahres setzen wir uns hin und dann beten wir und dann sagen wir, Herr, wir möchten dieses Jahr gerne nicht nur unser Leben für dich ganz hingeben, wir möchten dieses Jahr in dein Reich einen gewissen Betrag an Finanzen hineinsehen und freisetzen. Und dann setzen wir betend einen Betrag fest. Im Jahr 2014 haben wir folgenden Betrag festgesetzt. Wir haben unser vierfaches Jahresgehalt niedergeschrieben und dem Herrn versprochen, ihm unser vierfaches Jahresgehalt zu geben für die Armen und fürs Reich Gottes. Jetzt, wenn du ein bisschen rechnen kannst, wirst du Folgendes sagen. Wie geht denn das? Du kannst doch nicht vier Jahresgehälter hergeben, wenn du nur eines bekommst. Und wovon lebst du denn danach? Du musst dir auch deine Rechnungen bezahlen. Du musst dir was zum Essen kaufen. Du musst dir deine Miete... Wie machst du das? Ich werde euch sagen, wie ich das mache. Als der November 2014 kam, hatten wir unser Versprechen dem Herrn gegenüber bereits erfüllt. Wisst ihr warum? Schau mal Vers 2. Schau mal diesen wunderbaren Vers an. Paulus sagt, ich will euch die Gnade kundtun, die Mazedonier hatten. Denn ihre Freunde waren überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben. Das Geheimnis der Gnade ist Folgendes. Wenn du lernst, aus der übernatürlichen Fähigkeit Gottes zu leben, kannst du Dinge tun, die du natürlich nicht tun kannst. Kannst du nicht. Als wir Gott versprochen haben, ihm unser vierfaches Jahresgehalt zu geben, wussten wir, das geht gar nicht. Das wussten wir. Ich kann recht gut rechnen. Das wussten wir. Wir haben uns hingesetzt und wir haben gesagt, Herr, wir glauben an deine Gnade. Wir glauben, dass deine Gnade uns übernatürlich befähigen wird, im Jahr 2014 diesen Betrag den Armen und deinem Reich zur Verfügung zu stellen. Das glauben wir. Das ist Gnade. Wir haben die Fähigkeit nicht, so viel Geld zu verdienen. Wir haben die Möglichkeit nicht. Die haben wir gar nicht. Aber wir glauben an eine übernatürliche Kraft des Schöpfers des Himmels und der Erde, die uns befähigt, Dinge zu tun, die wir nie und niemals tun könnten. An diese Gnade glauben wir. Und als wir begonnen haben, das niederzuschreiben, plötzlich geschahen folgende Dinge. Ich gehe rein bei uns in den Gottesdienst und eine Frau lauft auf mich zu und sagt, stopp, stopp. Und ich sage, was ist los? Sie sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Ja, zu mir spricht er auch. Was hat er denn gesagt? Na, er hat Folgendes zu mir gesagt. Und sie gab mir einen Scheck über 2000 Euro in die Hand. Und sagte, Gott hat gesagt, ich muss dir das geben. Und ich sagte, Herr, danke. Wir sind dem Ziel schon ein Stück näher. Hier geben wir es gleich weiter in den Reich und an die Armen. Und mein ganzes Jahr verlief so. Plötzlich kamen Leute von hierher, von daher, von verschiedenen Ländern der Welt, die nichts wussten von unserem Versprechen an Gott. Die sagten, Gott hat zu mir geredet. Und wir haben gesagt, danke. Ich bin kein Reservoir, ich bin Kanal. Kanal der Gnade Gottes. Kanal dieser übernatürlichen Befähigung, wo Gott gibt und ich einfach weiterreiche. Paulus spricht hier in 2. Korinther Kapitel 8 über Finanzen. Er spricht speziell über Finanzen. Aber wisst ihr, Gnade hat nicht nur mit Finanzen zu tun. Gnade hat zu tun mit jedem Bereich deines Lebens. Er sagt hier, die Freude war überschwänglich in der Bedrängnis. Es macht mich ein wenig traurig, wenn ich sehe, dass zwischen vielen Christen und Nichtchristen kaum ein Unterschied besteht. Wenn die Umstände gut sind, geht es ihnen gut. Wenn die Umstände schlecht sind, geht es ihnen schlecht. Wenn alles wunderbar ist und der Chef zufrieden ist mit ihnen, dann sind sie freudig. Wenn der Chef nicht zufrieden ist mit ihnen und sehr gemein zu ihnen ist, dann sind sie betrübt und traurig und gehen sie nach Hause ganz trübselig. Der Chef war heute so gemein zu mir, mein Leben ist zu hart. Das ist nicht Gnade. Wisst ihr, was Gnade ist? Gnade ist, unsere Feinde zu lieben. Gnade ist, wenn der Chef gemein zu mir ist, dass ich ihm in die Augen blicken kann und sage, oh, du bist ein wunderbarer Mann, ich möchte dich segnen. Kann ich dir denn nicht was Gutes tun? Das ist Gnade. Gnade hat nichts zu tun mit dem, was du aus dir heraus tun kannst. Absolut nichts. Solange du aus deiner Fähigkeit lebst, kannst du nicht aus der Gnade leben. Diese zwei sind konträr. Wir müssen uns jeden Tag entscheiden, lebe ich aus seiner Fähigkeit oder lebe ich aus meiner Fähigkeit. Der Apostel Paulus, er lernte dieses Geheimnis. Ihr kennt ja den Korintherbrief bestimmt sehr gut, wo der Apostel Paulus vom Pfahl im Fleisch spricht. Und da haben die Theologen ja viel diskutiert. War es Krankheit, war es keine Krankheit, was war es, was hin und was her. Für mich ist es ganz klipp und klar, was es war. Aber auf jeden Fall lernte er Folgendes. Er sagt, es ist ein Engel Satans, der ihn schlug. Es waren dämonische Angriffe und Verfolgungen, die dieser Apostel Paulus erlitt. Und der Paulus tat genau das, was wir arme Tröpfchen leider oft auch tun. Was ist unsere erste Reaktion, wenn es uns schlecht geht? Leider Gottes ist oft unsere erste Reaktion, wenn es uns schlecht geht, dass wir versuchen, unsere Probleme wegzubeten. Ist es nicht so? Vor kurzem hat unser Pastor bei uns in unserer großen Gemeinde gesagt, Reinhard, ich verstehe dich nicht ganz. Ich sehe, wie du da Schwierigkeiten hast in Brasilien und gewisse Dinge und Kultur und so weiter, die dir zum Schaffen machen. Und du wehrst dich nicht dagegen, du kämpfst nicht dagegen und du betest nicht dagegen. Ich mache mir etwas Sorgen um dich. Es geht dir gut, du bist glücklich, obwohl die Dinge nicht so gut sind. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, ich habe vor Jahrzehnten gelernt, ich bete nie gegen meine Umstände. Das tue ich nicht. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann das tun, was Paulus tat, oder ich kann das tun, was Paulus gelernt hat zu tun. Was geschah Paulus? Was geschah mit Paulus? Als er diese Angriffe hatte, als er diese Anfeindungen hatte, als er diese Probleme und Schwierigkeiten hatte, was tat er? Er sagte, dreimal rief ich zum Herrn. Was hat er getan? Er hat das getan, was die meisten Christen tun. Wir haben Probleme. Oh Gott, bitte nimm mir meine Probleme. Befreie mich von meinen Schwierigkeiten. Ändere meinen Chef doch. Gib mir einen besseren Job. Verändere meine schwierige Situation. Und Gott sitzt im Himmel und schaut den Paulus an. Und schweigt. Schweigt. Was macht Paulus? Paulus macht das, was wir alle schon getan haben. Na, dann beten wir halt weiter. Ich werde jetzt meine Gebetskämpfer in der Gemeinde alle anrufen. Betet für mich, ich habe solche Probleme und Anfechtungen. Und Paulus betet ein zweites Mal. Und Gott schweigt. Also betete Paulus ein drittes Mal. Und als Paulus ein drittes Mal betete, da sprach Gott. Was sagte Gott? Lass dir an meiner Gnade genügen. Welch ein Satz. Weißt du, was Gnade ist? Gnade ist die göttliche Fähigkeit, das zu tun, das du nicht tun kannst. Das ist Gnade. Gnade ist diese übernatürliche Fähigkeit, die alle Beschränkungen aus deinem Leben nimmt, weil Gott keine Beschränkungen hat. Und Gott sagte zu Paulus, Paulus, hier ist meine Antwort auf dein Gebet. Meine Antwort auf dein Gebet ist, meine Gnade ist genug. Du brauchst nicht mehr. Du brauchst die Probleme nicht wegbeten. Du brauchst sie nicht verschwinden zu lassen. Du brauchst nur eins. Du brauchst diese übernatürliche Fähigkeit, mit der du über allen Problemen deines Lebens stehen kannst. Und als Paulus das erkannte, schau mal, was Paulus dann sagt in 2. Korinther 12, Vers 9. Hier sagt Paulus, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Oder lass dir genügen in meiner Gnade. Stell dir mal vor, Lass dir an meiner Gnade genügen. Die Elberfelder sagt, meine Gnade genügt. Genügt. Du brauchst nicht mehr. Aber ich muss doch stark sein. Wisst ihr, vor vielen Jahren, meine Frau sagt zu mir, Schatz, du betest manchmal wirklich dumme Gebete. Das sagt sie in Liebe. Aber ich habe ihr nämlich gesagt, vor langer Zeit, ich habe gesagt, Liebling, ich habe den Herrn gebeten, dass er mich zum schwächsten Mann des Universums werden lässt. Meine Frau sagt, wie kannst du sowas beten? Wie kannst du schwach sein wollen? Und wisst ihr, der Herr hat mein Gebet beantwortet. Ich war 12 Jahre lang so krank, ich hatte 24 Stunden am Tag unwahrscheinliche Schmerzen, kein Arzt konnte mir helfen. Ich konnte nicht so predigen wie heute. Ich habe Gemeinden gegründet und war Pastor. Ich musste mich am Pult festhalten, um eine Predigt schaffen zu können. Aber ich sage dir heute eins. Dieses Gebet habe ich inzwischen oft gebetet. Denn eins ist mir bewusst. Ich habe 2 Möglichkeiten, mein Leben zu leben. Aus Kraft Reinhards. Was passiert dann? Vielleicht hört ihr eine halbwegs gute Predigt, vielleicht auch nicht. Vielleicht seht ihr einen Mann, wo er sagt, na ja, der ist ein netter Kerl, der kann recht schön reden, aber mehr nicht. Und ich habe eine 2. Möglichkeit, zu sagen, Herr, deine Gnade. Ohne deine Gnade lebe ich nicht, ohne deine Gnade predige ich nicht, ohne deine Gnade bete ich nicht, ohne deine Gnade gehe ich nicht nach Brasilien, ohne deine Gnade steige ich nicht ins Auto, ohne deine Gnade führe ich meine Ehe nicht, ohne deine Gnade bin ich kein Vater, ohne deine Gnade durch nichts, absolut nichts. Paulus sagte nicht nur, Gott sagte nicht nur zu Paulus, lach dir in meiner Gnade genügen. Paulus sagte dann, nachdem Gott sagte, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Warum ist die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig? Aus ganz einem simplen Grund. Solange du stark bist, nimmst du ja Gnade nicht an. Die Gnade ist ja immer da für uns. Die übernatürliche Fähigkeit Gottes, ein Leben im Sieg zu leben, ist immer vorhanden. Aber solange du stark bist, nimmst du Gnade nicht an. Du meisterst deine Ehe selbst. Du versuchst selbst, ein guter Vater zu sein. Du versuchst, erfolgreich im Beruf zu sein. Du versuchst, ein guter Leiter zu sein. Was immer du tust, tust du einfach das Beste. Wisst ihr? Ich bin nicht überzeugt, dass in allem, was wir tun, wir das Beste tun sollen. Ich bin überzeugt, in allem, was wir tun, wir sollen es aus der Gnade Gottes tun. Dies ist viel besser als dein Bestes. Denn dein Bestes ist sehr beschränkt. Mein Bestes ist sehr beschränkt. Mein Bestes ist nur so gut, wie ich als Mensch es schaffen kann. Aber wenn ich aus der Gnade Gottes lebe, dann gibt es keine Beschränkungen mehr. Jede Beschränkung aus meinem Leben verschwindet. Und als Paulus das verstanden hat, als Gott sagte, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, da begann ich zu beten, Gott, ich bitte dich, mach mich zum schwächsten Mann des Universums. Denn ich will nicht, dass die Leute meine Kraft sehen. Ich habe ein tiefes Verlangen in meinem Herzen, dass die Menschen Gottes Kraft in meinem Leben sehen. Und die Kraft Gottes ist nur in den Schwachen mächtig. Und dann, als Paulus das verstanden hat, sagt er Folgendes, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Stell dir vor, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und in Vers 10 sagt er dann, deshalb habe ich Wohlgefallen, darum bin ich guten Muts in Schwachheit. Die meisten Leute, die ich kenne, wenn sie schwach sind, sind sie mutlos. Oh, ich bin so schwach, bet für mich. Ich fühle mich so schwach, bitte bet für mich. Wisst ihr, wenn wir Gnade verstehen, dann sagen wir nicht, ich fühle mich so schwach, bet für mich. Dann sagen wir, Herr, ich bin so schwach, das ist die beste Gelegenheit, deine Gnade in meinem Leben praktisch zu erleben. Herr, jetzt kann ich erleben, was deine Kraft wirklich bedeutet. Jetzt kann ich beweisen, dass Gnade eine Realität ist. Jetzt kann ich der Welt zeigen, dass Gnade nicht nur etwas Absurdes oder etwas Abstraktes ist. Jetzt kann ich den Menschen um mich herum zeigen, dass Gnade etwas ganz praktisch Reales ist. Ich bin so schwach, Herr. Das ist die Möglichkeit für deine übernatürliche Kraft. Das ist die Möglichkeit, dass die Menschen sehen kann, wenn der Reinhard schwach ist, dann ist Gott so richtig stark. Und darum sagt Paulus, Und darum sagt Paulus, ich bin guten Muts in Schwachheit. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind guten Muts, wenn sie stark sind. Ich war früher auch so. Du kannst meine Frau fragen. Frag sie mal, wie stark ich war. Ich habe alles gemeistert. Ich habe alles geschafft. Alles habe ich geschafft. Ich schaffe das. Ich kann das. Ich habe Biss. Ich habe Disziplin. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Bis ich eines Tages erkannt habe, alles, was ich mache, ist der Reinhard und seine Kraft. Bis ich eines Tages gemerkt habe, ich stehe der Gnade im Weg. Bis ich eines Tages gemerkt habe, ich muss eine Entscheidung treffen, seine Kraft oder meine Kraft. Meine Kraft hat Einschränkungen, seine Kraft hat keine Einschränkungen. Und dann begann ich mein Leben zu ändern. Und dann sagte ich, Herr, ich werde mich freuen an meinen Schwachheiten. Ich werde mich freuen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wisst ihr, wenn wir lernen, wenn wir dieses einfache Wahrheit lernen, jeden Tag müssen wir uns entscheiden, deine Kraft oder seine Kraft? Meine Kraft oder seine Kraft? Meine Freude oder seine Freude? Mein Frieden oder seinen Frieden? Mein Friede ist abhängig von Umständen, seine ist Umstände unabhängig. Meine Kraft ist abhängig von Umständen, seine Kraft ist Umstände unabhängig. Wie lebe ich mein Leben? Als wir diese Not in Nordosten Brasiliens gesehen haben, im August, wir kamen nach Hause und die Not dort ist so viel größer. Ich kann nicht sehr gut darüber reden, weil ich einfach immer nur heule. So viel Not habe ich mit eigenen Augen gesehen und erlebt. Aber als wir nach Hause gekommen sind, sagte ich zu Debbie, bauen wir ein Waisenhaus. Wir schauten einander an und wir redeten über die Möglichkeiten. Und dann kamen wir auf einen Betrag von etwa 350.000 Euro. Mein monatliches Gehalt ist gerade mal 1.000 Euro im Monat. Und dann kamen wir auf einen Betrag von 350.000 Euro. Und ich sagte zu Debbie, bauen wir doch ein Waisenhaus. Und wir blickten uns einander an und wir sagten, wir bauen ein Waisenhaus. Wie? Schau, ich habe zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich kann mich anstrengen, ich kann alles versuchen, irgendwie dieses Geld zu verdienen, mich abzurackern, dorthin zu senden. Da brauche ich wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre. Ich habe eine zweite Möglichkeit. Herr, deine Fähigkeiten sind unbegrenzt. Völlig unbegrenzt. Gnade ist Gottes Fähigkeit, für mich so zu leben, wie ich es aus meiner Fähigkeit nicht kann. Und ich bin absolut 100% überzeugt, dass wir die Situation im Nordosten dieses Landes radikal verändern werden. Radikalst verändern. Wisst ihr, warum ich überzeugt bin? Weil Gottes Kraft hat keine Grenzen. Und ich lebe nicht aus meiner Fähigkeit, aus meiner Kraft, aus meinen paar Gröschchen, die ich verdiene. Ich lebe aus der Gnade meines allmächtigen Gottes, dem Schöpfer der Himmel und Erde, der gesagt hat, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Der gesagt hat, alles gehört mir. Der gesagt hat, der Himmel ist mein Thron, die Erde ist mein Fußstuhl. Der, der alles unter seiner Kontrolle hat. Dessen Kraft meine Kraft ist und dessen Energie meine Energie ist, dessen Stärke meine Stärke sind, dessen Versorgung meine Versorgung ist, dessen Kraft meine Kraft ist. Und weil ich nicht aus meiner Kraft lebe, sondern komplett und völlig und 100% aus seiner Kraft, gibt es keine Grenzen mehr und wir werden diese Situation verändern. Jede Situation, in der du stehst, egal, wo du dich befindest, egal, wie du dich befindest, egal, in welcher Lage du bist, egal, wie deine Ehe ist, egal, wie deine Familie ist, egal, wie deine Zukunft aussieht, egal, was in deinem Leben sich gerade abspielt, du hast immer diese Entscheidung zu treffen, lebe ich aus meiner Kraft oder aus seiner Kraft. Diese Entscheidung musst du jeden Tag treffen, jeden Tag. Leider. Treffen so viele Menschen die Entscheidung, das backen wir schon. Das schaffen wir schon. Wisst ihr, wenn wir davon reden, zum Beispiel, wie wir unser Leben ändern wollen und wie wir mit Sünden in unserem Leben brechen wollen, Wenn wir diese Einstellung haben, das packen wir schon. Weißt du, wozu wir werden? Wir werden zu Pharisäern. Schau mal, wie ich mich verändert habe, Gerd. Schau mal, wie gut ich schon bin. Gerd, früher war ich zornig, jetzt bin ich kaum mehr zornig. Siehst du, wie gut ich inzwischen geworden bin? Wir werden richtend, urteilend und Pharisäer. Aber wenn wir uns komplett auf die Gnade unseres Gottes verlassen, wenn wir sagen, Herr, ich habe keine Kraft, mich zu verändern, aber ich danke, dass ich deine Kraft zur Veränderung in meinem Leben annehmen kann und im Sieg des Kreuzes Jesus Christus mein Leben leben kann, dann gibt es nichts, wofür ich mich rühmen kann. Ich kann nicht sagen, schau, ich habe mich verändert, weil ich habe mich nicht verändert. Es war die Gnade, die Fähigkeit meines allmächtigen Gottes, die mein Leben von Grund auf verändert hat. Dann gibt es nichts zu rühmen und die Veränderung ist dann auch permanent. Die bleibt, die ist dann real. Der Apostel Paulus, er verstand das sehr gut. Darum sagte er, ich will mich nicht rühmen meiner eigenen Stärke. Epheser Kapitel 6, Vers 10 sagt Folgendes. Hier sagt der Apostel Paulus, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wisst ihr, das ist ganz interessant geschrieben im griechischen Urtext. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist im griechischen Urtext in der passiven Form geschrieben. Das heißt nicht, du musst stark sein. Das heißt Folgendes, es müsste so übersetzt sein. Zuletzt werdet erstarkt vom Herrn. Ich bin der passive Empfänger seiner übernatürlichen Kraft. Es hat nichts zu tun, damit ich stark werden muss. Es hat nichts damit zu tun, okay, die Bibel sagt, ich muss jetzt stark sein im Herrn. Nein, das bedeutet, du musst schwach sein und im Glauben an die Gnade seine Stärke in deinem Leben annehmen. Wenn wir unser Leben aus der Gnade leben, dann sind wir genau die Gemeinde, die beschrieben wird in der Bibel, ohne Flecken und Runzeln. Die Gemeinde im Sieg. Wir müssen aufhören, versuchen, unsere Runzeln wegzumachen. Wir müssen aufhören, versuchen, unsere Flecken zu beseitigen. Wisst ihr, Gott mag kein Make-up. Jetzt haben die Frauen, schauen mich so an und sagten, was predigt denn der jetzt da schon wieder her, dieser österreichische Kerl? Ich sag's noch einmal, Gott mag kein Make-up. Make-up verdeckt und versteckt. Gott mag kein Make-up. Gott mag Schönheitschirurgie. Ist das das deutsche Wort? Schönheitschirurgie, nennt man das so? Gott mag Schönheitschirurgie. Gott verändert dich grundlegend, dass du komplett anders aussiehst, ohne dass du was drüber schmieren musst. Gott verändert unser Herz so. Gott sagt, er beschneidet unser Herz. Gott macht die Chirurgie in unserem Leben. Er macht diese Schönheitschirurgie, damit wenn wir uns ansehen und andere Leute uns ansehen und sagen, was ist denn mit dir passiert? Warum bist du so verändert? Ohne Make-up noch dazu. Und wir sagen, der Gnade Gottes, die hat mich verändert. Die hat mein Herz beschnitten. Die hat mein Leben verändert. Ich kann heute lieben, wo ich gehasst werde. Ich kann die annehmen, die mich ablehnen. Ich kann einfach heute da geben, wo von mir genommen wird. Da kann ich noch dazugeben. Ich kann einfach so anders sein. Nicht, weil ich versucht habe, mich anders zu machen, sondern weil ich in der Kraft und in der Stärke des Herrn lebe und die ich einfach passiv annehme. Die ich nicht erarbeiten muss. Wisst ihr, das an der Gnade ist ja Folgendes. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, das du dir durch nichts verdienen kannst. In dem Augenblick, wo du das Kleinste dazu gibst. Okay, ich werde heute, ab heute, jeden Tag eine Stunde beten. Weil dann werde ich stark sein in der Gnade. Ist es keine Gnade mehr? Ist Beten gut? Natürlich ist Beten gut. Aber jetzt werde ich euch noch was anderes sagen. Eigentlich sind Gebete wertlos. Der Gerd sagt, aber jetzt ist er einen Schritt zu weit gegangen. Ich erkläre es euch gleich. Keine Sorgen. Gerd ist gespannt, was ich jetzt sage. Eigentlich sind Gebete wertlos. Wenn wir von Gebeten reden, dann machen wir oft genau das. Ich habe gebetet, meine Gebete. Die Moslems beten, die Buddhisten beten, jede Religion betet. Die Gebete sind wertlos. Wisst ihr, was der Wert des Gebetes ist? Der Wert des Gebetes ist nicht dein Gebet. Der Wert des Gebetes ist ein Gott, der im Himmel sitzt, der die Ohren öffnet hat, der sagt, sag mir was, ich will es so gerne tun. Der Wert des Gebetes liegt nicht in meiner Arbeit, liegt in seiner Fähigkeit. Denn wenn Gott sich entscheidet, nicht auf mich zu hören und nicht zu reagieren, hat mein Gebet nicht mehr Wert als das Gebet irgendeiner Religion. Der einzige Unterschied ist, dass wir einen Gott haben, der gnädig ist. Einen Gott haben, der wartet darauf, dass wir beten. Dass wir einen Gott haben, der sagt, komm, sprich, ich will was tun, ich will handeln, ich will agieren. Komm, lasst uns doch zusammenarbeiten. Du und ich, öffne deinen Mund und ich bin bereit, für dich zu handeln. Ich bin bereit, aktiv zu werden, denn ich bin ein Gott der Gnade. Ich bin ein Gott der übernatürlichen Befähigung. Darin liegt die Kraft des Gebetes. Nicht in meinen Gebeten. Wenn Gott nicht auf meine Gebete reagiert, kann ich die ganze Nacht durchbeten, das geschieht nichts. Die Kraft liegt in der Gnade meines allmächtigen Gottes, der darauf wartet, dass ich meinen Mund öffne und bete. Aber wir fokussieren uns so sehr auf uns, anstatt uns zu fallen zu lassen in die Gnade Gottes. Darum werdet stark in dem Herrn. Die Kraft liegt in ihm, nicht in mir. Die Kraft ist seine Kraft, nicht meine Kraft. Ich bin der passive Empfänger. Im Jahr 1982 sprach Gott zu meinem Herzen, sehr klar. Und da sagte der Herr, ich möchte, dass du 30 Tage fastest, nur mit Wasser. Ich war damals sehr jung, ich habe noch nie in meinem Leben so lange gefastet. Also gehorchte ich dem Herrn. Und ich fastete und es war so circa 25 oder 26 Tage, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, gegen Ende des Fastens mit nur Wasser. Ich kann mich erinnern, ich war in meinem Zimmer, ich hatte Schmerzen, ich hatte Krämpfe, ich war schwach, ich konnte kaum mehr gehen und ich war so in meinem Zimmer und ich sagte, Herr, ich kann dir nicht gehorchen, ich schaffe die 30 Tage nicht. Und dann sprach der Herr zu meinem Herzen. Und der Herr sagte Folgendes. Sei stark in mir und in der Macht meiner Stärke. Mehr sagt er nicht. Plötzlich wurde mir bewusst, ich habe versucht, ihm zu gehorchen in meiner Kraft. Und ich saß in meinem Raum und ich sagte, Herr, ich kann keinen Tag mehr fasten, aber ich bin bereit, demütig deine Kraft anzunehmen, um mein Fasten zu vollenden. Und ich werde den Tag nie vergessen, das war November 1983. Und in diesem Augenblick, wo ich sagte, Herr, ich kann jetzt nicht weiter fasten, aber ich bin bereit, deine Kraft und Stärke einfach anzunehmen in Demut. In diesem Augenblick füllte eine Kraft meinen Körper und ich fühlte mich, als ob ich einen Marathon laufen könnte. Physisch ging eine Kraft durch meinen Körper durch, wie eine Elektrizität. Und der Rest des Fastens war ganz einfach, komplett simpel und einfach. Wisst ihr warum? Seine Kraft, seine Stärke, sein Sieg. Alles, was wir brauchen für ein Leben in Sieg, ist Gnade. Gnade ist seine Fähigkeit. Wenn du versuchst, sie dir zu verdienen, ist es nicht mehr Gnade. Wenn du versuchst, ein bisschen dazu zu tun, ist es nicht mehr Gnade. Wenn du versuchst, wenigstens ein bisschen mitzuhelfen, ist es nicht mehr Gnade. Es ist nur dann Gnade, wenn es absolut nichts mit deiner und meiner Fähigkeit zu tun hat. Dann ist es Gnade. Gnade wird erst dann mächtig, wo wir schwach sind. Nur in Schwachheit ist Gnade mächtig. Darum bin ich so gerne schwach. Darum bin ich so gerne am Ende meiner eigenen Weisheit. Darum bin ich so gerne am Ende meiner eigenen Energie. Darum bin ich so gerne, ich begebe mich so gerne in Gebieten, wo ich sage, Herr, das ist mir eine Nummer zu groß. Das passt ganz genau für mich. Jetzt brauche ich Gnade. Jetzt brauche ich Gnade. Zu lange habe ich in dem gelebt, was ich natürlich kann. Und leider sehe ich überall auf der Welt Christen, die leben gemäß ihren Fähigkeiten. Versteht mich nicht falsch. Gott gibt Gaben und Talente. Die Bibel sagt, dass er verschiedene Gaben gibt. Aber es ist ein Problem. Ein Problem ist, dass wir oft auch in der Gemeinde und im Christenleben versuchen, unser Leben nach weltlichen Schemen zu leben. Dann machen wir solche Gaben- und Talentetests und wir versuchen genau herauszufinden, was liegt mir denn besonders? Mir liegt ganz besonders die Arbeit mit den Kindern. Also arbeite ich jetzt mit den Kindern. Das ist eh nett, aber dann brauchst du keine Gnade mehr. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, wann du Gnade brauchst? Wenn du sagst, das Letzte, was ich mir vorstellen kann, ist mit Kindern zu arbeiten. Das ist für mich der größte Albtraum meines Lebens. Wie kann ich je in meinem Leben mit Kindern arbeiten? Ich war eine furchtbare Mutter und jetzt soll ich in der Gemeinde den Kinderdienst tun. Das kann ja gar nicht gehen. Und plötzlich wirst du dir bewusst und sagst, es gibt eine Befähigkeit, die übernatürlich ist, die jede Grenzen aus meinem Leben verschwinden lässt, die alle Begrenzungen wegnimmt. Ich war eine furchtbare Mutter, weil ich in meiner Kraft Mutter war. Jetzt habe ich Gnade verstanden. Packen wir es an, Herr. Ich werde jetzt im Kinderdienst der Gemeinde arbeiten und ich werde allen Menschen zeigen, was Gnade wirklich ist. Wenn wir das verstehen, unsere Gemeinden werden revolutioniert. 100%. Wenn wir das verstehen, dann kann Gott jeden von uns überall hinsetzen, wo er uns hinsetzen will. Nicht da, wo wir uns wohlfühlen. Nicht da, wo wir es im Natürlichen kennen. Es gibt ja nichts Schöneres. Paulus sagt, schaut euch an, Brüder, schaut eure Erwählung an. Gott hat nicht viele starke und große und weise erwählt. Warum? Damit der sich rühme sich des Herrn. Es soll sich kein Fleisch vor Gott rühmen. Wisst ihr, in der Gemeinde brauchen wir keine Superstars. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen keine geistlichen Superstars. Oh, der Reinhard ist so toll, den laden wir uns wieder ein. Oh, der Gerd ist ja wirklich toll, aber das muss ich schon sagen. Aber das ist wahrscheinlich Gnade, gell? Nehme ich an. Aber so viel Gnade, wie die Christina hat, das sieht man nicht sehr oft. Die muss wirklich sehr demütig sein, die ist wirklich was Besonderes. Aber wisst ihr, was ich sagen will? Auch im christlichen Bereich, wir laufen oft so diesen Superstars nach. Wisst ihr, was wir brauchen? Herr, ich lasse mich an deiner Gnade genügen. In den Schwachen ist deine Gnade mächtig. Darum sagt Paulus, ich will, dass ihr wisst, welche Gnade die Mazedonier haben. Die waren arm und die haben viel gegeben. Die waren in großer Bedrängnis und die waren überschwänglich fröhlich. Denn die verstanden Gnade. Die verließen sich nicht auf ihre Fähigkeiten. Die haben nicht gesagt, okay, wir haben 1300 Euro, also schicken wir jetzt 1100 Euro in die Gemeinde in Jerusalem, weil da haben sie eine Not. Sie haben nicht so gehandelt. Die Bibel sagt, sie gaben über ihr Vermögen. Gott möchte, dass du über dein Vermögen lebst. Gott möchte, dass du über dein Vermögen gibst. Gott möchte, dass du Dinge tust, die du gar nicht tun kannst. Warum? Weil er kann sie tun. Er ist deine Weisheit. Er ist deine Stärke. Er ist deine Kraft. Er ist dein Sieg. Er ist alles, was du brauchst für einen Lebenssieg. Alles ist im Herrn. Und seine Gnade ist genug. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr steckt. Ich kenne euch ja nicht. Aber egal, was sich in deinem Leben gerade abspielt, egal, wie die Familiensituation bei dir ist, egal, wie die Geschäftssituation bei dir ist, egal, wie deine private Situation ist, egal, wo du gerade drin steckst, ich möchte dir heute nur eines sagen. Mach heute einen neuen Bund mit Gott und sag Gott, ich sage meiner eigenen Kraft ab. Und ich werde mein Leben nicht mehr in dem Leben, wie ich es meistern kann, sondern von heute an triff ich eine Entscheidung. Ich lass mich an deiner Gnade genügen. Vater, von diesem Tag an mache ich alles, was ich mache, aus deiner übernatürlichen Kraft. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Du brauchst nur einzugestehen, dass deine Kraft nichts wert ist. Und zweitens brauchst du nur einzugestehen, dass du demütig empfangen musst im Glauben. Und wenn du das tust, dann wirst du erleben, wie übernatürliche Befähigung in deinem Leben sein wird. Wisst ihr, ich bin seit 10 Monaten in Brasilien. 2 Monate war ich gar nicht da, da war ich unterwegs in anderen Ländern. Also 8 Monate bin ich quasi dort. Ich bin angekommen und ich bin im Gottesdienst gesessen. Ich habe kein Wort verstanden. Nichts. Es war furchtbar. Der Predigt da und ich habe nur blablabla verstanden. Die Lieder singen und ich habe keine Ahnung gehabt, was vor mir da los ist. Ich saß im Pastorentreffen drinnen. Ich hatte keine Ahnung, was die alles redeten. Und die Leute haben zu mir immer gesagt, Reinhard, weißt du, Portugiesisch ist eine schwere Sprache. Alle haben mir das gesagt. Sie kamen zu den ganzen ermutigenden Christen. Einer sagte zu mir, Reinhard, Portugiesisch ist die drittschwerste Sprache der Welt. Willkommen in Brasilien. Und ich habe angefangen, diesen Blödsinn zu glauben. Und ich saß im Gottesdienst, ich hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Und ich begann immer zu sagen, und die Leute sagten zu mir, Portugiesisch ist schwer, oder? Und ich sagte, ja, Portugiesisch ist schwer. Und eines Tages, nach sehr kurzer Zeit, eines Tages plötzlich sagt er, ich zu mir selbst, ich rede oft zu mir selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich mache das immer wieder. Plötzlich sagte ich zu mir, Reinhard, spinnst du komplett? Sagt man das bei euch in Deutschland auch? Spinnst du? Ich sagte, Reinhard, spinnst du komplett? Was redest du da für einen Blödsinn? Und ich sagte, Gott, vergib mir. Bitte vergib mir, dass ich Portugiesisch mit meinen beschränkten Fähigkeiten lernen will. Gott, bitte vergib mir. Und ich sagte, Gott, du hast die Sprachen durcheinander gebracht. Jetzt musst du sie wieder zusammenbringen in meinem Kopf. Das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, zu Babel hast du alles verwirrt, in meinem Kopf ist alles verwirrt, du musst es jetzt entwirren, bitte. Das musst du jetzt machen. Inzwischen verstehe ich eigentlich relativ viel, ich kann gut kommunizieren, ich sitze im Gottesdienst, ich verstehe den Großteil der Predigt. Wisst ihr warum? Weil ich so schlau bin? Nein, weil ich die Gnade verstanden habe. Gnade ist die übernatürliche Befähigkeit, was zu tun, das ich gar nicht kann. Und wenn wir aufhören zu leben aus dem, was wir können und beginnen zu leben aus dieser übernatürlichen Fähigkeit, einfach nehmen und sagen, das mache ich jetzt, nicht weil ich es kann, sondern im Glauben an die übernatürliche Kraft Gottes, dann verschwindet jede Begrenzung in deinem Leben und Gerd, dann verschwindet jede Begrenzung in der Gemeinde. Eine Gemeinde, die aus Gnade lebt, hat keine Begrenzungen mehr. Die gibt es nicht mehr. Die sind weg. Weil Gnade hat keine Begrenzung. Gnade ist Gottes Fähigkeit und Gottes Fähigkeit hat keine Einschränkungen mehr. Plötzlich sind wir eine uneingeschränkte Gemeinde. Plötzlich können wir Dinge tun, die eine Gemeinde mit 240 eingetragenen Mitgliedern gar nicht tun könnte und gar nicht tun können sollte. Aber plötzlich sind alle Einschränkungen vom Tisch und wir können nichts anderes tun, als sagen, danke Herr, danke für deine Gnade. Ich habe es nicht getan, du hast es getan. Und Leute sagen, was ist denn der Schlüssel zum Erfolg eurer Gemeinde? Und wir können nicht sagen, ja, weißt du, der Schlüssel ist, wir haben diese Strategie entwickelt und wir haben genau das getan und wir haben eh nicht den Schlüssel gefunden und ihr müsst das so tun und das so tun und das so tun. Die Leute laufen überall herum, um den Schlüssel zu finden für eine Gemeindewachstum und eine siegreiche Gemeinde. Ich sage dir, was der Schlüssel ist. Der Schlüssel ist Gnade. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist die Fähigkeit zu nehmen, dir den Sieg zu geben. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist diese göttliche Fähigkeit anzunehmen, dass wir unsere Stadt einnehmen können, weil Gott es uns verheißen hat. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel liegt nicht in einer Methode. Der Schlüssel liegt nicht in irgendeiner ausgeklügelten Idee. Der Schlüssel liegt in der göttlichen Fähigkeit, alles tun zu können, was er uns versprochen hat. Darin liegt der Schlüssel. Und wenn wir diesen Schlüssel nehmen, öffnen wir die Tore zu unseren Städten. Und wir werden Deutschland zeigen, dass Jesus Christus nach wie vor auf dem Thron sitzt und dass die Gnade Gottes real ist und nicht abstrakt ist. Ich habe zu viele Christen leider kennengelernt, für die Gnade abstrakt ist. Die reden von der Gnade, aber leben ein Leben in der Niederlage. Gnade ist praktisch, ganz praktisch, wirklich praktisch. Schau deine Situation an, schau dich selbst an und sag, geht nicht, kapituliere, nimm Gnade und jetzt geht's. Es ist wirklich so praktisch. Aber das Problem ist, dass der Herr uns sehr oft niederringen muss, weil wir so stark sind. Das ist oft das große Problem. Paulus musste schwach werden. Ich möchte dich ermutigen heute. Sei schwach. Sei so richtig schwach. Sei so richtig, richtig, richtig, richtig schwach. Schau dich an und sag, da geht jetzt gar nichts mehr ohne Gnade. Aber mit Gnade geht alles. Jesus sagt es so in Johannes 15, Vers 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber in Römer 8, Vers 37 schreibt er, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Ohne mich geht nichts, mit mir geht alles. So einfach ist es. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, damit ihr viel Frucht bringet. Und Frucht, die bleibt. Das sehnt sich Gott danach. Debbie, Carina, Paula, kommt mal hier hoch, bitte. Vater im Himmel, wir danken dir einfach für deine unbeschreibliche Güte. Vater, wir danken dir, dass du nicht unsere Stärke brauchst, sondern dass du unsere Schwäche brauchst. Und davon haben wir genug. Herr, wir danken dir für dieses wunderbare Paradox des Kreuzes, dass je schwächer wir sind, desto stärker sind wir. Dass wir uns nicht rühmen können, dass wir uns überhaupt nicht mit unseren Lorbeeren schmücken können, Herr, dass wir einfach nur kapitulieren brauchen und sagen, Herr, ich bin so schwach, danke, dass du mich erwählt hast, ich nehme deine Kraft an. Und Vater, das wollen wir heute tun. Wir wollen heute mit Paulus sagen, wir freuen uns in unseren Schwachheiten, damit die Kraft Christi sichtbar werde in unserem Leben. Und Vater im Himmel, ich bete für diese Gemeinde. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass die Gemeinde in Liechtenstein, dass sie zur schwächsten Gemeinde Deutschlands wird und dadurch zur Gemeinde, die mehr von deiner Gnade erlebt und praktiziert wie jede andere Gemeinde in dieser Nation. Vater, ich bitte dich, mach diese Gemeinde den Ausdruck deiner Gnade. Herr, ich bitte dich, dass dein Sieg sichtbar wird, dass deine Kraft sichtbar wird. Herr, ich bitte dich, dass alles freigesetzt wird im himmlischen Bereich, die Gunst Gottes, die so überschwänglich bereit ist für uns. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass alles das, was von dir kommt und von dir für uns bereit ist, hier angenommen werden kann, in einfachen Glauben und Demut an den Sieg des Kreuzes Jesu Christi. Vater, ich bitte dich, dass du diese Gemeinde aufrichtest als einen Ausdruck deiner Kraft und deiner Gnade. Herr, denn dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.